Nur durch die dritte Sichtung der Ermittlungsakten wurde klar, wie sehr sich die Darstellungen in den Medien von den tatsächlichen Abläufen unterscheiden. Die Faszination für diesen Fall scheint gerade aus diesen Widersprüchen zu entstehen. Interessant ist, dass laut FBI-Bericht von 1987 die Zwillinge zuletzt in einem Berliner Hinterhaus gesehen wurden, während viele Dokumentationen den Fokus auf Moskau legen. Diese Diskrepanz zieht sich durch fast alle Formate. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Quellenlage so lückenhaft ist, wie können wir dann überhaupt zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden? Die meisten Podcasts zitieren ja nur aus zweiter Hand. Ich stimme teilweise zu, aber gerade das Radio-Feature von Deutschlandfunk hat mit Originalzitaten der Mutter gearbeitet. Das gibt zumindest einen Anhaltspunkt für die emotionale Dimension, auch wenn die Faktenlage unsicher bleibt. Ein weiteres Problem ist die juristische Komponente. Die Persönlichkeitsrechte der Opfer werden oft zugunsten der Dramatisierung ignoriert. In Operation Schneeglöckchen etwa wurden reale Namen verwendet, obwohl das Verfahren noch lief. Ungeklärt bleibt auch, wie stark internationale Nachrichtendienste tatsächlich involviert waren. Die CIA-Akten sind bis heute nur teilweise freigegeben, was Spekulationen Tür und Tor öffnet. Here's the takeaway. Die Mischung aus unvollständigen Fakten, emotionalen Originalzitaten und politischer Brisanz macht den Fall so anziehend und sorgt dafür, dass Realität und Fiktion immer wieder verschwimmen. Nur durch die zweite Sichtung der Doku fiel mir auf, wie gezielt die Tonspur eingesetzt wird, um Josh Isolation zu vermitteln. Etwa das dumpfe Rauschen, das seine Wahrnehmung verzerrt. Interessant ist, dass laut einer Studie der LMU München aus 2022 rund 68% der Zuschauer True-Crime-Formate als emotional belastend empfinden, wenn explizite Gewalt gezeigt wird. Das spricht für eine klare Grenze bei der Darstellung. Aber wie zieht man diese Grenze? Wenn wir Szenen wie das Zitat »Ich will nach Hause hören«, wirkt das extrem eindringlich. Doch könnte man argumentieren, dass gerade solche Momente retraumatisierend sind, besonders für Betroffene. Ich sehe das anders. Gerade fiktionale Formate können durch stilisierte Mittel Distanz schaffen. Die Szene, in der Entführer sagt, dein Zuhause ist jetzt hier, ist zwar erfunden, aber sie verdichtet die psychische Gewalt, ohne alles explizit zu zeigen. Was mich beschäftigt. Dokumentationen arbeiten oft mit Originalzitaten und rekonstruieren reale Abläufe, während Spielfilme stärker dramatisieren. Aber ist es ethisch vertretbar, reale Aussagen in einen neuen Kontext zu setzen? Unsertain. Ob das Publikum immer unterscheiden kann, was dokumentarisch und was fiktional ist. Gerade bei True Crime verschwimmen die Grenzen und das Risiko von Voyeurismus steigt, wenn die Inszenierung zu nah an der Realität bleibt. Hier ist der Knackpunkt. Sichtbarkeit von Leid ist wichtig, aber sie darf nicht zum Selbstzweck werden. Die stärksten Szenen sind oft die, die andeuten, statt auszustellen. Das bleibt i am Gedächtnis, ohne zu überfordern. Nur weil wir zwei Iterationen brauchten, fiel uns auf, wie oft Ermittlungen an scheinbar banalen Datenschutzregeln scheitern. Etwa, wenn ein MLET-Antrag wochenlang unbearbeitet bleibt, weil eine Unterschrift fehlt. Interessant ist, dass laut US-Justizministerium DED-E am Jahr 2022 über 1200 MLET-Anfragen aus Europa unbearbeitet blieben. Das sind fast 30% aller Anträge. Das zeigt, wie sehr bürokratische Hürden Ermittlungen verzögern. Aber wie viel davon ist wirklich Bürokratie? Und wie viel ist politisches Kalkül? Wenn Ermittler plötzlich keinen Zugang zu E-Mail-Logs bekommen, weil der Privacy Act greift, frage ich mich, ist das Absicht oder Systemversagen? Ich stimme teilweise zu, aber man darf nicht vergessen, dass Nachrichtendienste oft eigene Interessen verfolgen. In den Ricky-Zwillinge-Fällen gab es Hinweise, dass Informationen gezielt zurückgehalten wurden, angeblich aus Gründen der nationalen Sicherheit. Letzte Woche sind wir an einem Punkt hängen geblieben, an dem deutsche Ermittler auf US-Militärgelände keinen Zugriff auf Beweismittel hatten. Das Status of Forces-Abkommen schränkt die Kompetenzen massiv ein. Und das betrifft nicht nur diesen Fall. Was mich wundert, warum gibt es keine klaren Mechanismen, um solche Blockaden aufzulösen? Wenn Opferfamilien jahrelang auf Antworten warten, ist das nicht nur ein juristisches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Hier ist die Quintessenz. Solange internationale Abkommen und politische Interessen Ermittlungen beeinflussen, bleibt Gerechtigkeit oft auf der Strecke und das Vertrauen der Öffentlichkeit leidet. Nur durch die Tagebuchauszüge von Josh wurde mir klar, wie sehr sich die Erinnerungen in den Alltag schleichen. Der Bunker roch nach Rost und Erde. Ich träume ihn noch immer. Das ist mehr als ein Rückblick. Es ist ein ständiges Wiedererleben. Interessant ist, dass laut einer Studie der Universität Zürich etwa 60% der Entführungsopfer noch Jahre später unter Schlafstörungen und Flashbacks leiden. Die psychologischen Langzeitfolgen sind also messbar und keineswegs selten. Kann man wirklich sagen, dass mediale Formate wie Netflix-Interviews den Opfern helfen, ihre Stimme zurückzugewinnen? Oder besteht die Gefahr, dass sie erneut zum Objekt gemacht werden? Ich sehe das zwiespältig. Einerseits geben Medien Reichweite, andererseits bleibt oft das Trauma-I am Fokus, nicht die Person. Die Blumensymbole, die Josi an die Wand malte, sind für mich ein Beispiel. Sie zeigen, wie Betroffene versuchen, Kontrolle zurückzugewinnen, aber das wird selten thematisiert. Was mich beschäftigt: Wie können wir verhindern, dass Sensationslust die Erzählung dominiert? Gibt es Formate, die wirklich würdevoll mit den Stimmen der Opfer umgehen? Unzertain, ob es eine perfekte Lösung gibt. Aber einige Radiobeiträge setzen auf lange O-Töne und lassen die Betroffenen selbst entscheiden, was sie teilen. Das scheint zumindest ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung zu sein. Hier ist die Quintessenz. Die Erinnerungen der Opfer sind keine bloßen Beweisstücke, sondern Schlüssel zum Verständnis der Langzeitfolgen. Nur wenn wir ihnen Raum geben, können neue Wege der Aufarbeitung entstehen. Nur durch den direkten Vergleich der O-Ton-Auswahl in Secrets of Kidnapping und Operation Schneeglöckchen wurde mir klar, wie unterschiedlich die emotionale Wirkung ausfallen kann und wie sehr das die Wahrnehmung des Falls beeinflusst. Die Streaming-Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. True-Crime-Podcasts wie Kidnapping Shadows erreichen oft ein jüngeres Publikum, während TV-Dokus eher ein älteres Segment ansprechen. Das beeinflusst, wie Narrative über Trauma und Gerechtigkeit gesellschaftlich verankert werden. Wenn aber jede Produktion eigene Schwerpunkte setzt, wie können wir dann überhaupt von einer gemeinsamen Erinnerungskultur sprechen? Oder verzerren diese Formate nicht vielmehr das Bild, das wir uns vom Fall machen? Ich sehe das differenzierter. Gerade die Vielfalt der Formate ermöglicht es, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Fiktionale Bearbeitungen wie internationale Spielfilme emotionalisieren zwar, aber sie stoßen auch gesellschaftliche Debatten an, die reine Dokus oft nicht erreichen. Ein Beispiel: In Operation Schneeglöckchen wurde gezielt auf die Stimmen von Angehörigen verzichtet, um Neutralität zu wahren. Das hat bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern für Irritation gesorgt, weil emotionale Nähe fehlte. Unklar bleibt für mich, ob diese Emotionalisierung tatsächlich zu mehr Empathie führt oder ob sie das Trauma der Betroffenen nur weiter ausschlachtet. Gibt es dazu belastbare Studien? Bisher gibt es vor allem qualitative Analysen, die zeigen, dass True-Crime-Formate sowohl Sensibilisierung als auch Abstumpfung bewirken können, je nach Inszenierung und persönlicher Betroffenheit der RezipientInnen. Hier ist das Entscheidende. Die Art der medialen Verarbeitung prägt nicht nur unser Bild vom Fall, sondern auch, wie wir über Gerechtigkeit und Trauma sprechen. Wer sich mit den unterschiedlichen Formaten auseinandersetzt, erkennt, wie stark Erinnerungskultur von Inszenierung abhängt. Danke für die engagierte Diskussion und die vielen Perspektiven.